Also das Thema ist die männliche Subjektkonstitution. Das ist so ein bisschen der Versuch, eigentlich dieses psychoanalytisch-sozialpsychologisch orientierte Modell, also ich nenne es subjekttheoretische Modell, was ich ein Stück weit entwickelt habe im Zusammenhang mit meiner Habilitation, Mitte der 90er Jahre, dann 2004 als Buch erschienen, sehr komprimiert, ich hoffe, es wird nicht zu komprimiert, zusammenzufassen und vorzustellen. Das mag manchen vielleicht, die in den Geschlechterdiskursen jetzt eine ganz andere Linie oder Schiene fahren und sich da bewegen, etwas hausbacken, altertümlich vorkommen, aber lassen Sie sich mal darauf ein, der Versuch herauszufinden, wie man mit klassischen psychoanalytischen Konzepten auch aktuelle Phänomene versuchen kann, einigermaßen konzeptionell zu fassen. So, genug der Vorrede. Ich beginne, oder Ausgangspunkt und Rahmen meines Ansatzes selber ist also die Überlegung, also die Feststellung sozusagen, nicht, dass wir nach wie vor in einer männlich dominierten Kultur und Gesellschaft leben. Bin ich zu hören, akustisch? Oben? Ja, super. Und es sind zwei soziologische Modelle, also in den sogenannten Man-Studies sind ja, oder in Geschlechterforschung sowieso, aber auch in den Man-Studies, in der kritischen Männlichkeitsforschung, sind es eher soziologische, historische, literaturwissenschaftliche, weniger psychologische und sozialpsychologische Ansätze, die da federführend sind, insbesondere soziologische Rahmenmodelle, die eine gewisse Leitfunktion eingenommen haben. Das sind zwei Modelle insgesamt, insbesondere auf die ich mich hier beziehe. Die werde ich nicht in Detail ausführen können, weil das würde den Rahmen sprengen. Die meisten von Ihnen haben davon sicherlich gehört oder kennen die Ansätze genauer. Das eine ist Cornells Konzept der hegemonialen Männlichkeit und Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft und des männlichen Habitus. Für meine Zwecke ist Folgendes an diesen Ansätzen wichtig. Beide Theorien bieten wichtige Anschlussstellen für eine psychoanalytische Theorie der männlichen Subjektivität und ihrer Herstellung, ihrer Konstruktion und damit seiner ohne Zweifel aktuell veränderten und modernisierten Herrschaftsposition. Cornell unterscheidet in ihrer Analyse der historisch wandelbaren sozialen Herstellung von Männlichkeiten, man spricht ja nicht von einer Männlichkeit oder nicht mehr davon, sondern von sehr verschiedenen Typen, Formen von Männlichkeit, die auch eine innere Hierarchie repräsentieren, also es gibt eine Abstufung, die wandelt sich historisch und regional. Sie untersucht diese Durchsetzung, die Konstruktion dieser hegemonialen Männlichkeit in drei Bereichen, in denen dieser Kampf um Hegemonialität in seiner doppelten Bedeutung als Kampf um die Führung in der Binnenhierarchie der männlichen Genusgruppe und als gemeinsamer Kampf aller Männer zur Sicherung ihrer Vormachtstellung gegenüber den Frauen sichtbar wird. In den Machtbeziehungen, den Produktionsbeziehungen und jetzt dem Bereich, der für mich von besonderem Interesse ist, der Katexis. Der Begriff Katexis zielt auf die Beeinflussung der emotionalen Bindungsmuster durch das soziale Geschlecht und damit die an libidinöse Besetzungsvorgänge gebundene Struktur und Dynamik des objektgerichteten sexuellen Begehrens, das im Wesentlichen von dem vorherrschenden Arrangement der Geschlechter geprägt sind. Dieses nach wie vor hierarchische Geschlechterarrangement impliziert einen zweiten Objektbegriff. Bei den angesprochenen emotionalen Bindungsverhältnissen und Strukturen geht es nicht um wechselseitige Anerkennung zweier selbstständiger und autonomer Subjekte, sozusagen auf Augenhöhe, sondern um eine männliche Zugriffsbereitschaft auf die buchstäblich zum Objekt gemachte Frau und ihren Körper, ohne dass ihr selbst ein eigener Subjektstatus zuerkannt wird. Dieses Konzept der Katexis wird von Cornell nicht weiter systematisch ausgeführt, lässt sich aber gut mit Bourdieus Ansätzen zur sogenannten doppelten Distinktions- und Dominanzstruktur von Männlichkeit verbinden. In dessen Zentrum steht eine gesellschaftlich bestimmte und in den männlichen Habitus eingelassene, Bourdieu nennt das Libido Dominandi, also eine dominierende, eine vorherrschende, bestimmende Libido-Struktur und Richtung, in der sich der Wunsch ausdrückt, in homosozialen Räumen, Zitat, die anderen Männer zu dominieren und sekundär als Instrument des symbolischen Kampfes die Frauen. Nicht? Bourdieu hat ja in seiner Untersuchung bei den Kabilen in den Bergen von Algerien, die er dann versucht, die Ergebnisse auf die französische Gesellschaft zu übertragen, ist er ja dann zu diesem Resultat, diesem Bild gekommen, als Resultat verdichtet zusammengefasst, dass er diese Spiele des Wettbewerbs der Männer untereinander untersucht. Also in den sogenannten homosozialen Räumen finden die Spiele des Wettbewerbs unter Männern statt und die Frauen haben nichts anderes als die Funktion. Und da nimmt er eine lehnt er sich in eine Formulierung von Virginia Woolf aus einem ihrer Romane an, die Frauen übernehmen die Funktion von schmeichelnden Spiegeln gegenüber diesen Spielen des Wettbewerbs. In männlich dominierten Kulturen müssten Männer folglich ihre fragile Männlichkeit insbesondere den Frauen gegenüber beweisen, wobei diese Männlichkeitsbeweise in erster Linie der Abwehr angstauslösender Gefahren dienen, die von den Frauen für die männliche Integrität auszugehen scheinen. Noch einmal Zitat Bourdieu: Die fanatische Exaltierung der männlichen Werte findet ihre düstere Entsprechung in den Ängsten, die die Weiblichkeit hervorruft. Das Hauptinstrument zur Angstabwehr und damit wichtigste Ausdrucksmittel der Männlichkeitsbeweise aber ist für Bourdieu das symbolisch zum Phallus aufgeladene Genital des Mannes. Die Reproduktion und die Sicherung der männlichen Herrschaft erfolgt danach in einer Andro- und phallozentristischen Gesellschaft durch die Einschreibung in den Körper. Und das heißt auch insbesondere in die Geschlechtsorgane. Die, das ist ein Kommentar, die, so noch einmal Bourdieu, weil sie, die Geschlechtsorgane, den Geschlechtsunterschied verdichten, prädestiniert sind, ihn zu symbolisieren. Bourdieu geht es damit letztlich um eine Sozioanalyse des androzentristischen Unbewussten, wie er es nennt. Das kann hier leider nicht weiter vertieft werden, soll aber jene Spur deutlich machen, die zusammen mit dem Konzept der Katexis von Cornell wichtige Anknüpfungspunkte für eine psychoanalytische Konzeptualisierung der männlichen Sexualität und ihres Dominanzanspruches bietet. Neben den phallokratisierenden Einschreibungsprozessen in den Körper gehört zu dieser psychoanalytischen Konzeptualisierung besonders auch die Lehre von den unbewussten Abwehrmechanismen. Weiblichkeit, das heißt das, was kulturell als weiblich gilt, wird systematisch abgewehrt und zur Projektionsfläche all jener fremden, das heißt als fremd empfundenen Selbstanteile, die nach wechselnden, aber durchgängig männlich bestimmten Normen als nicht männlich gelten. Auch hier lässt sich erneut an die beiden Rahmenkonzepte von Cornell und Bourdieu anknüpfen. Beide Ansätze verbindet die grundlegende Erkenntnis, dass in männlich bestimmten Gesellschaften das Weibliche als, Zitat, minderwertig, nachrangig, untergeordnet, das Männliche dagegen als höherwertig, als vorrangig, als der wesentliche Maßstab für das Menschliche und seine Existenzform gilt, wie es Beate Kreis in ihrer kleinen Arbeit zu Bourdieus männliche Herrschaft formuliert hat. Nun hat sich in der Geschlechterforschung durchgesetzt von männlicher Hegemonie anstatt von männlicher Herrschaft im Sinne des klassischen Patriarchatsmodells zu reden, also einer männlichen Vorherrschaft, die weiterhin die sozialen Geschlechterordnungen der meisten Gesellschaften, auch unserer westlichen, bestimmt. Warum diese Verschiebung? Die gesellschaftliche, Zitat von Scholz, Sylka Scholz und Michael Meuser, die gesellschaftliche Dominanz von Männern und Männlichkeiten und damit verbunden die soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wird in spätmodernen Gesellschaften weniger durch direkte Herrschaft konstituiert, sondern vielmehr durch Hegemonie. Darunter ist eine geistige und moralische Vorherrschaft von männlichen Wert- und Ordnungssystemen, Verhaltenslogiken und Kommunikationsstilen und so weiter zu verstehen. Die Aufrechterhaltung dieser Hegemonie erfolgt durch die Produktion einer hierarchischen Kultur der Zweigeschlechtlichkeit. Das, was in spätmodernen Gesellschaften als männlich gilt, ist in den verschiedenen sozialen Praxen sehr unterschiedlich und kann sich teilweise sogar widersprechen. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Kern. Das Männliche gilt als Norm und gegenüber dem Weiblichen als überlegen. Zitat Ende. Dieses System der männlichen Vorherrschaft ist tief in der symbolischen Ordnung dieser Gesellschaften und in den weitgehend unbewussten Wahrnehmungs- und Einstellungsmustern der Einzelnen, nicht nur der Männer, auch bei vielen Frauen, verankert. Was heißt das? Gilt das eigentlich heute immer noch? Und was folgt daraus für die Frage nach der männlichen Subjektkonstitution. Trotz vielfältiger Modernisierungen, auch im Geschlechterverhältnis, gibt es weiterhin eine Aufrechterhaltung maskuliner Überlegenheitsansprüche. Und die zeigen, in männlich dominierten Kulturen unterliegen Männer grundsätzlich dem unentrinnbaren Zwang, sich nicht nur als ein anderes, sondern immer auch als das wichtigere und überlegene Geschlecht zu setzen und diese Setzung, wenn sie in Gefahr gerät, zu beweisen. In der Selbstwahrnehmung und in der Struktur des vorherrschenden männlichen Denkens geht damit ein fundamentaler und antagonistischer Gegensatz zwischen erwünschter Autonomie auf der einen Seite und gefürchteter Abhängigkeit auf der anderen Seite einher. Ein Gegensatz, den ich als ein grundlegendes und in männlich bestimmten Gesellschaften nicht aufhebbares Männlichkeitsdilemma bezeichne und zu begründen versuche. Im Zentrum der diesem Dilemma entspringenden, auf die Sicherung von Macht und Kontrolle ausgerichteten Abwehr- und Kampfbereitschaft steht eine ambivalente, aus Angst, Lust und bis zum Hass reichende Feindseligkeit gekennzeichnete Einstellung zu allem Bedrohlichen, das mit Frau und Weiblichkeit assoziiert bzw. davon abgeleitet wird. Dieses Dilemma zeigt sich in besonderer Weise auf dem Feld der männlichen Sexualität. Entgegen dem Mainstream der sexualitätsbezogenen Diskurse sollte es dabei vor allem um die Analyse der spezifischen Ausgestaltungen oder Varianten der beiden Hauptkennzeichen der männlichen Sexualität gehen, auf die wir schon in Bourdieus Modell gestoßen sind. Eine fallisch überhöhte Genitalfixierung und die bereits angedeutete Gefühlsambivalenz in den weitgehend unbewussten Einstellungen zu Frauen und zur Weiblichkeit, also das, was als weiblich kulturell gilt. Wie hängt das nun miteinander zusammen und wie lässt sich die Tiefendimension dieser Prozesse psychoanalytisch erfassen? In Anlehnung an Cornell sollte eine Analyse der unbewussten und zugleich gesellschaftlich vermittelten Tiefenstrukturen von Männlichkeit vor allem an der Struktur und Dynamik des objektgerichteten sexuellen Begehrens ansetzen. Also im Sinne von des Objektbegriffs der Psychoanalyse, nicht, das ist nicht ein Objekt im Sinne eines Gegenstands oder jemand zum Objekt machen, wie wir das im Alltagsgebrauch kennen, sondern Objekt ist sozusagen Partner. Das heißt vor allem an der Objektseite oder genauer an der psychischen Qualität der unbewussten Bezugnahmen auf das bevorzugte Objekt der Libido oder auch des Begehrens. Und das erfordert aber einen kritischen Rückbezug auf jene Ansätze, die ein bisschen in der Psychoanalyse verschoben oder verschwunden sind, nämlich triebtheoretische Ansätze. Die sind ein bisschen aus der Mode gekommen, werden als anachronistisch verworfen, meist aber grundlegend missverstanden. Danach zeigt die Sexualität der meisten Männer eine Beimengung von Aggression und eine mehr oder weniger paranoid getönte Feindseligkeit, die sich besonders deutlich in der unbewussten Einstellung zur Weiblichkeit und dem Umgang mit Frauen ausdrückt. Diese spezifischen, Freud nennt sie Legierungen, Trieblegierungen von Sexualität und Aggression treten in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auf und gehören zu den konstitutiven Grundmerkmalen einer grundsätzlich fragilen Männlichkeit im Rahmen der vorherrschenden Regelungen der Geschlechterverhältnisse. Die folgenden Überlegungen werden diese Trieb- und gleichzeitig objekttheoretischen Kerngedanken unter drei thematischen Schwerpunkten versuchen aufzugreifen und auszuführen. Erstens die Entstehung der Sexualität zwischen Trieb und Objekt. Also wie die große Frage der Sexualität heißt, wie kommt der Trieb zu seinem Objekt eigentlich? Zweitens die Rolle von Liebe, Hass und archaischen, also ganz frühen Spaltungsvorgängen in der frühen Persönlichkeitsentwicklung. Und drittens der Zusammenhang von Weiblichkeitsabwehr, Phalluskult und paranoider Abwehrkampfhaltung in der männlichen Subjektentwicklung. Zum Schluss werde ich dann vor diesem Hintergrund, wenn noch Zeit und Geduld bei Ihnen noch vorhanden ist, einen Bezug zur aktuell erkennbaren Überschneidung von Sexismus und Rassismus vor diesem Hintergrund versuchen vorzunehmen. Das Bild, dieses furchtbar kitschige Bild, ist nicht eine glorifizierende und auch pornografisierende eigentlich, nicht Darstellung dieses Superathleten Perseus, der die Medusa mit diesem Gorgonenhaupt, nicht, das sind lauter Schlangen, die den Männer zu verschlingen drohen, ein widerwärtiges Ungeheuer, nicht, er kriegt, glaube ich, von Athene, kriegt er so ein silbernes, so ein spiegelreflexives Schild zu, dass er sie nicht angucken muss. Wer sie anguckt, wird sofort in Stein verwandelt. Nicht, also der Halbgott oder Gott Atlas, der das gemacht hat, ist dann zu Stein verwandelt und da ist dann das Atlasgebirge entstanden. Das ist ja nicht die Mythologie. Also alle, die sie angucken und diese furchtbaren Schlangen auf ihrem Kopf sehen, und er kann, schafft es halt, diesen Blick abzuwehren, heldenhaft, also die Gefahr des Weiblichen zu bannen, ihr den Kopf abzusäbeln, und mit diesem Kopf kann er dann immer andere Leute erschrecken und sie in Stein verwandeln und dann seine angebetete Prinzessin befreien, die irgendwo an einen Felsen geschmiedet ist. Die Seite, aber diese Art darstellt, diese Darstellung, es gibt unheimlich viele, nicht Renaissance-Darstellungen, antike Darstellungen auch, nicht dieses Motivs, die ist natürlich völlig kitschig und heroisierend. Auf der Seite Son of Perseus, also die Söhne des Perseus, die leider nicht mehr, was heißt leider, Gott sei Dank nicht mehr richtig aktiv ist, ist eine der wirklich schärfsten männerrechtlichen oder maskulistischen Seiten, die sich auf diesen Perseus-Mythos immer wieder bezieht oder beziehen, der das, diese Seite aufgebaut hat. Ja, damit komme ich zu der Frage, zu dem ersten Punkt, also Spannungsfeld Sexualität im Spannungsfeld zwischen Trieb und Objekt. Was ist menschliche Sexualität eigentlich? Menschliche Sexualität lässt sich weder auf ein anthropologisch fixes oder gar biologisches Triebpotenzial reduzieren, das ist dieses Missverständnis, was der Psychoanalyse oft immer gegenübergebracht wird, noch ist sie das Ergebnis eines mechanischen Niederschlags äußerer Verhältnisse im Subjekt. Manche sagen, Sexualität ist das, was Menschen angetan wird. Oder äußere Wirklichkeit spiegelt sich im Inneren wider. Also wie ein Abdruck, 1:1. Als Psychosexualität konzeptionalisiert, bildet diese Konzeption von Sexualität das Fundament der gesamten Psychoanalyse und macht eine der Hauptbezugsachsen des Freudschen Denkens aus. Als die beiden Eckpunkte dieser Achse gelten zwar der zum somatischen Ende hin offene Trieb einerseits, der Einfluss der äußeren Wirklichkeit andererseits. Gegenstand der Psychoanalyse als Theorie des Unbewussten sind jedoch jene Verbindungen, die zwischen diesen beiden Eckpunkten entstehen und auf der Ebene der psychischen Realität inszeniert werden. Daher gelten sexuelle Vorstellungsrepräsentanzen und die dazugehörenden Affekte als Ausdruck der Bewegung zwischen Trieb und Objekt im Spannungsfeld einer prinzipiellen Offenheit des Triebes am Beginn und seiner engen Fixierung. Also das wird jetzt immer wieder auftauchen, diese Verbindung, nicht? Die Annahme, dass der Trieb im Prinzipiell grundsätzlich offen ist, Freud nennt das die Plastizität der Psyche, das Objekt kommt nicht fertig mit auf die Welt. Deswegen ist auch jede Verwechslung des Triebes mit einem Instinkt nicht vollkommen fahrlässig dabei. Also es gibt eine sozusagen Objektoffenheit des Menschen von Geburt an und gleichzeitig gibt es, wenn wir die einzelnen Menschen uns angucken, dann wie sich ihr Leben sozusagen aufbaut, ihre Biografie aufbaut, kommt es immer wieder zu ganz engen Fixierungen. Im Unterschied zu der Plastizität nennt Freud das die Klebrigkeit der Libido. Also wenn einmal etwas libidonös besetzt ist, dann dürfen Sie nicht den Fehler machen, Ihrer Angebeteten oder Ihrem Verehrer oder irgendwie oder einen, den Sie zu sagen, ich habe dich libidonös besetzt. Ich glaube, das ist nicht sehr romantisch. So, das ist ungefähr so ein Schema, nicht? Also indem man das ungefähr deutlich machen kann, nicht, der Trieb wird nach Freud 1915 in seinem zentralen triebtheoretischen Aufsatz Triebe und Triebschicksale von 4 Faktoren bestimmt. Es gibt einen Drang, nicht, der Trieb drängt danach zur Erledigung und zur Befriedigung nach dem Lustprinzip sozusagen. Er hat eine Quelle, die Quelle liegt irgendwo am somatischen Ende, aber die Suche daran anzusetzen landet irgendwie in der Sackgasse der Biologie und bringt nichts. Nicht, das sind Versuche, wie Wilhelm Reich zum Beispiel später nicht versucht hat, aus der Psychoanalyse eine somatische Theorie zu machen, wo Befreiung, letztlich auch Befreiung der Gesellschaft und der Subjekte in biologischen Modellvorstellungen verwurzelt sind und damit auch völlig verdinglicht sind. Also eine Quelle, es ist ein Reiz, ein Erregungszustand, es gibt ein Ziel, jeder Trieb hat ein bestimmtes Ziel, und das wird auch immer oft missverstanden, es wird immer nur das Quantitative gesehen, die Aufhebung der Erregung, aber es ist es nicht nur, es gibt was auch Qualitatives dabei, nämlich das Erleben von Lust oder Befriedigung. Und es ist ja interessant, dass wir beim Sprichwort alltäglichen Gebrauch des Wortes Lust auch eine doppelte Bedeutung haben. Nicht? Wir sagen, wir haben Lust auf etwas oder auf jemanden, dann ist das die begierte Spannung und etwas verschafft uns Lust, ist eigentlich die Befriedigung. Nicht? Lust bezeichnet eigentlich beide Momente, sowohl die begierte Spannung nicht diesen Spannungsbogen, als auch sozusagen diese, die Reizerledigung dabei. Das heißt, es hat beide Dimensionen, Aufhebung der Erregung, des Reizes und Lust und Befriedigung. Das Wichtigste aber, deswegen extra eingerahmt, das Wichtigste aber ist das Objekt am Trieb. Das Objekt ist variabel, aber notwendig. Also, da komme ich gleich genauer zu. Also wegen dieses Verhältnisses von Offenheit und Fixierung. Habe ich dieses Zitat von... Das kann ich mir im Text. Also das ist praktisch die Definition von Laplanche-Pontelli im Vokabular der Psychoanalyse. Wird der Trieb definiert als dynamischer in einem Drang bestehender Prozess, der den Organismus auf ein Ziel hinstreben lässt. Nach Freud ist die Quelle eines Triebes ein körperlicher Reiz. Sein Ziel die Aufhebung des an der Triebquelle herrschenden Spannungszustandes, aber eben auch qualitativ Lust am Objekt oder dank diesem kann der sein Ziel erreichen. Ohne ein Objekt kann der Trieb sein Ziel nicht erreichen. Das ist diese unabdingbare Notwendigkeit. Also am Anfang prinzipielle Offenheit, nicht die Variabilität des Objekts ist eigentlich beliebig, austauschbar. Und auf der anderen Seite ist es absolut notwendig, weil ohne ein Objekt gibt es keine Sexualität. Und andere Triebbefriedigung auch nicht. Also auch Selbsterhaltung, Essen zum Beispiel, ohne dass wir uns was in den Mund schieben, können wir nicht gesättigt werden. Also vielleicht durch eine Injektion oder durch andere Ersatz oder durch Yoga vielleicht. Aber auch nicht unbegrenzt. Also diese sind jetzt folgende Charakteristika, die wichtig sind, zentral die Offenheit und versus Fixierung. Der Sexualtrieb erscheint primär in unbewussten Bahnungs- und Besetzungsvorgängen, die allmählich um Objekte, Objektvorläufer oder Partialobjekte kreisen, die nicht der Realität entlehnt, sondern an sie angelehnt gebildet werden. Das Objekt entsteht eben nicht durch ein widerspiegelndes Hineingleiten von außen nach innen, sondern als eine psychische oder eine psychosoziale Konstruktion. Dann, demnach ist die Sexualität ursprünglich mit der Selbsterhaltung, also der vitalen Funktion, vergesellschaftet, beginnt sich erst allmählich von ihr zu lösen und konstituiert schließlich jene Vorgänge, die erst nach der Separierung als eigenständig sexuelle zu erkennen sind. Drei entscheidende Prozesse stehen im Zentrum der frühen Inszenierungen von Sexualität. Die Introjektion, also die Verinnerlichung, Hereinnahme neuer Lustquellen entlang der körperlichen Austauschzonen mit der pflegenden Umgebung, die anschließend als die ersten erogenen Zonen eigene Reize aussenden. Also bestimmte Austauscherfahrungen von Zärtlichkeit, von taktilen Reizen und so weiter, lassen Lustquellen entstehen, die dann, wenn sexuelle oder erotische Reizung kommt, praktisch mobilisiert werden. Dazu gehört die zweite Bedingung, nämlich die Einlagerung Lust- und unlustvoller Erfahrung als Erinnerungsreste in den Gedächtnissystemen des Unbewussten und schließlich die Bildung davon abgeleiteter Fantasien, in deren Zentrum einmal besetzte und im Wiederholungsfall innerer oder äußerer Reize erneut besetzbare sexuelle Vorstellungen stehen, die allmählich um Vorläufer eines Wunschobjekts kreisen. Nicht, also das soll alles darauf hindeuten, das Objekt kommt nicht fertig auf die Welt, sondern es wird allmählich aufgebaut in diesen Austauschprozessen. Das sind Interaktionsprozesse von innen und außen. Diese allmähliche Zentrierung der Besetzung auf ein vom Objekt der Selbsterhaltung, also das erste Objekt der Selbsterhaltung ist in der Regel die Milch, verschobenes Objekt, die Brust, macht den Kern erst durch diese Verschiebung eindeutig sexuell gewordenen Vorgänge aus. Einmal auf diesem Weg gebahnt, gewinnt das Objekt langsam Kontur oder wird mindestens ebenso bedeutsam, häufig erst nachträglich, in bereits stattgefundene seelische Prozesse und Bahnungswege eingesetzt. Das Objekt erscheint in diesem Sinn als ein nachträgliches Konstrukt. Dazu nehme ich später noch genauer Stellung, also zu diesem Mechanismus der Nachträglichkeit. Der sexuelle Trieb bzw. Partialtrieb verbindet sich somit mit dem Eindruck, den die Wirklichkeit in den unbewussten Gedächtnissystemen hinterlassen hat. Das Objekt entsteht also erst langsam, wird nicht fertig mit auf die Welt gebracht und erst recht nicht eins zu eins von außen nach innen an den Trieb herangeführt. Die Bewegungen der Sexualität sind von Beginn an dem Prinzip der Lustsuche und Unlustvermeidung unterworfen. Gerade Lust und Unlust sind an die Vorstellung und die Realität von Objekten, was nicht identisch ist, oder Partialobjekten gebunden.

waren zum ausgehenden 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts die Zopfabschneider. Nicht, die hatten die Frauen ja sehr häufig diese ganz langen Haare, die in so ganz dicken Zöpfen oder so einen ganz dicken Zopf gebunden und oft so hoch gebunden wurden. Und diese Zopfabschneider, die geisterten in der Zeit in den großen Städten rum und kamen mit Scheren und haben sich hinten an die Frauen rangeschlichen und ihnen diese Zöpfe abgeschnitten, weil nur mit diesen Zöpfen sie eine sexuelle Befriedigung erreichen konnten. Also so entweder beim Akt des Abschneidens oder wenn sie zu Hause onanistische Verrichtungen mit diesen gesammelten Reliquien. Die haben es natürlich ein Problem, gehabt mit der Erfindung des Bubikopfs in den 20er Jahren dabei, nicht? Also die sind sozusagen arbeitslos geworden und mussten sich ein anderes Betätigungsfeld suchen. Was ich damit sagen wollte, ist, es gibt nur ein Objekt, was die Befriedigung und die Begierdespannung und die Befriedigung möglich macht. Nicht da, also gerade bei den Perversionen sieht man, oder nur ein Arrangement, nicht bei bestimmten, auch beim Sadismus, Masochismus und so weiter, es gibt nur eine bestimmte Konstellation, keine andere, die Sexualität hervorruft, hervorbringt und Befriedigung möglich macht. An dieser Stelle lässt sich bereits eine Verbindung dieses allgemeinen, zunächst noch geschlechtsneutral formulierten Sexualitätsdilemmas mit dem männlichen Geschlechtssubjekt und den in ihr eingelagerten Vermischungen von Sexualität und Aggression erahnen. Nach neuerer, inzwischen allgemein akzeptierter Lesart handelt es sich bei den sexuellen, in der Regel männlichen Perversionen um unterschiedliche Formen von erotischem Hass. Das ist eine Formulierung, die auf den Psychoanalytiker Stoller zurückgeht, von 1979. Durch die perversen Inszenierungen wird versucht, vermeintlich erlittene, möglicherweise erst nachträglich konstruierte und in die unbewusste Narration der eigenen Lebensgeschichte eingesetzte frühe Kränkungen durch den Triumph über das weibliche Geschlecht zu kompensieren. Das habe ich deswegen so vorsichtig formuliert, weil Stoller da sehr eindeutig ist und er sagt, das sind die frühen Kränkungen durch die Mutter. Und dagegen wehre ich mich natürlich nicht, weil es nicht darum geht, die Mutter für alles Schlimme, was einem Mann passiert, verantwortlich zu machen. Und für alle frühen Kränkungen. Das Objekt archaischer Hass- und Rachegefühle des Mannes ist prinzipiell identisch mit dem Objekt seiner ersten sexuellen Begierde. Und so lassen sich die Perversionen, wie alle übrigen Akte sexueller Gewalt, auch als einen Versuch verstehen, die nicht integrierbaren Spannungen und Paradoxien, die durch die Sexualität ausgelöst werden, durch eine manipulative Beherrschung bzw. die Zerstörung des Objekts aufzuheben. Aber dieser Versuch misslingt so lange, wie die Begierdespannung und damit die Idee des nicht einmal konstruierten Objekts wiederkehrt. Eine endgültige Befreiung von diesen Spannungszuständen, die mit der doppelten, mit Begierde und Befriedigung gleichermaßen verbundenen Lust zwangsläufig immer Unlust mitproduziert, eine wirkliche Ruhe ist letztlich nur, wie Freud es nennt, jenseits des Lustprinzips, also im Tod, zu erlangen. Da die Auslöschung der eigenen Sexualität unmöglich ist, also auch außer wieder Yoga vielleicht, oder Eremit, Einsiedler, und offenbar auch nur selten gewünscht wird, läuft in Gesellschaften mit männlicher Vorherrschaft der in narzisstischen Männlichkeitskrisen erschreckend oft gewählte Ausweg aus diesem Dilemma auf die symbolische oder reale Zerstörung des Objekts von Hass und Begierde zugleich heraus. Woher rührt aber dieser für die Perversion typische Hass, der ja nicht zwangsläufig die libidinösen Regungen beherrscht, aber doch immer wieder in Zeiten akuter, mit erneuten Kränkungen verbundener Krisen so abrupt hervorbricht? Ich tat es nur aus Liebe, ist die absurde, aber häufig vorgebrachte Begründung vieler männlicher Täter für die von ihnen begangenen sexuellen und partnerschaftsbezogenen Delikte bis zu Tötungsdelikten. Worin liegt unter triebtheoretischer Perspektive die Quelle und worin das Motiv der hier zu erkennenden ambivalenten bis feindseligen Haltungen, die den typisch männlichen Bezugsrahmen, die den typisch männlichen Bezugnahmen auf weibliche Objekte fast durchgängig zugrunde liegen? Wie funktioniert das, was Bourdieu Inkorporation in den männlichen Habitus nennt? Ein lebensgeschichtlicher und gesellschaftlich strukturierter Vorgang, für den er selbst kein theoretisches Erklärungsmodell zur Verfügung hat. Das allgemeine Sexualitätsdilemma im Spannungsfeld von Trieb und Objekt gilt ja im Prinzip für beide Geschlechter oder beziehungsweise alle Geschlechter. Wie schreibt sich die männlich-hegemoniale Ordnung bis in den Körper des Jungen, des Mannes ein und transformiert dieses Sexualitätsdilemma in das angedeutete Männlichkeitsdilemma mit einer ambivalenten bis feindseligen Einstellung zu Weiblichkeit. Damit als wichtiger Zwischenschritt Der zweite Punkt, Liebe und Hass, der Einfluss früher Spaltungsmechanismen. Nicht der Wunsch zu töten, sondern die Fähigkeit zum Hassen gehört zum archaischen Inventar menschlicher Entwicklung. Die Hauptquelle besonders der zerstörerischen Formen dieser Hassbereitschaft ist somit weniger in einem humanspezifischen Triebpotenzial zu suchen, also wird oft immer der Todestrieb missverstanden, angeborene Bereitschaft und Neigung, sich oder andere zu töten, das ist ein Irrtum, als vielmehr in den archaischen Liebe- und Hassregungen gegenüber den lebensgeschichtlich ersten, den frühen Objekten und Partialobjekten. Im Mittelpunkt dieser Ambivalenz steht ein gemeinsames Objekt, denn das erste Objekt der Liebe ist in der Regel identisch mit dem ersten Objekt des Hasses. Die damit einhergehenden frühesten Triebmischungen von Sexualität und Aggression sind von solchen primitiven Spaltungsmechanismen durch das Diktat des Lustprinzips und der Selbsterhaltung geprägt. Wie aber ist diese Genese von Liebe und Hass genauer zu verstehen? Will man über die unbefriedigende Erklärung hinaus gelangen, destruktives Verhalten, das sich zum Beispiel gegen Partner oder Partnerinnen richtet, die eine Trennung wollten oder die eigene Liebe verschmähten, entstehe aus einer Art Enttäuschungszorn, aus einem Umschlagen von Liebe und Hass. Nicht so denken mal viele, wenn dieser unglaubliche Hass in Trennungs- und Scheidungskonflikten auftaucht. Nicht, man erlebt das ja oft leider selber auch im eigenen Leibe, mindestens einmal, dann vielleicht hoffentlich nicht mehr, wie stark also man zu Hassgefühlen neigen kann oder sich selber solchen Hassgefühlen ausgesetzt fühlt von Seiten des Partners oder Ex-Partners, wenn die Beziehung aufgekündigt wird. Und viele greifen immer zu dem Modell, da schlägt Liebe in Hass um. Die haben sich doch mal so geliebt. Das ist unwahr, nicht? Das ist falsch, weil es gab immer schon ein Mischungsverhältnis zwischen Liebe und Hass, Feindseligkeit, war immer schon eine leichte Tönung von dem, was wir immer die Liebe nennen, die reine Liebe, nicht? Die eine Illusion ist. Das heißt, das Mischungsverhältnis hat sich geändert. Ja, im Vorzeichen von Aggression und Hass ist sozusagen die andere Seite, die libidinöse Seite, die Liebesseite sozusagen ein Stück weit in den Hintergrund getreten. 1915 hat Sigmund Freud in seinem Aufsatz Triebe und Triebschicksale, geht Freud von der Idee einer zunächst objektlosen, er nennt das primär narzisstischen psychischen Ursituation aus, in die mit dem Objekt fast zwangsläufig auch der Hass ins Spiel kommt. Zitat, mit dem Eintreten des Objekts in die Stufe des primären Narzissmus erreicht auch der zweite Gegensinn des Liebens, das Hassen seiner Ausbildung. Somit gehört neben der sexuellen Triebentwicklung auch die Genese des Hasses zum grundlegenden Dilemma der psychischen Persönlichkeitsentwicklung, die sich zwischen erwünschter Unabhängigkeit und notwendiger Bindung bewegt, ohne die paradoxerweise Unabhängigkeit nicht zu erreichen ist. Der ursprüngliche Sinn des Hasses liegt für Freud in einer ablehnenden Reaktion auf die fremde, reizzuführende und gleichzeitig reizabhelfende Außen- und Innenwelt. Das Selbst kommt nicht umhin, eine Zeit lang innere Triebreize als unlustvoll zu verspüren, weiß aber noch nicht, innen und außen zu unterscheiden. Unter der Herrschaft des Lustprinzips vollzieht sich nun folgende Entwicklung. Das Selbst, Zitat, nimmt die dargebotenen Objekte, insofern sie Lustquellen sind, in sein Ich auf, introjiziert sich dieselben und stößt andererseits von sich aus, was ihm im eigenen Innern Unlustanlass wird. Zitat Ende. Also das ist Introjektion und Projektion. Innen und Außen können dann nicht unterschieden werden. Es gibt Reize, die aus Kind auf den Säugling im ersten Lebensjahr einströmen. Es geht eigentlich um die ersten Lebensmonate vor allen Dingen. Es hat noch keine Apparatur entwickelt, um sich dagegen zur Wehr setzen zu können. Macht jetzt sozusagen einen Trick. Es behandelt sozusagen alles, was unangenehm ist, egal ob es von innen oder außen kommt, kann es ja nicht unterscheiden, so als würde es von außen kommen. Und alles, was angenehm ist, wird introjiziert, also so behandelt, als würde es von innen kommen. Das ist ganz wichtig, nicht? Weil wir finden diesen grundlegenden Mechanismus, selbst sozusagen, wenn man einen großen Bogen schlägt, daraus lässt sich der linear nicht ableiten, aber ohne die Mobilisierung des Potenzials kann es nicht erfolgen, die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Alles Gute ist innen, alles Böse ist außen. Das ist sozusagen Subjekt, nicht von der subjektiven Bedingung her, die Basis, dass so viele Leute diese Ideologien auch glauben oder ihnen anheimfallen. Also Liebe und Hass entstehen nach dem Prinzip der Anziehung gegenüber dem lustspendenden und Abstoßung gegenüber dem unlustbereitenden Objekt. Damit zerfällt ihm, schreibt Freud weiter, die Außenwelt in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil ausgesondert, den es in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Auch das wäre jetzt ein anderes Thema, nicht? Aber das könnte man in der Diskussion vielleicht darauf zurückkommen. Weil das ist genau der Mechanismus, den Fremdenfeindlichkeit heute benutzt und produziert. Das Fremde, das Bild des Fremden, was hier uns vermittelt wird, ist ein Konstrukt. Es geht nicht um den Fremden an sich, um seine Person, um so etwas dabei, sondern es geht immer um das, was sozusagen im eigenen Innern abgespalten, projiziert und jetzt in der Figur des Fremden als bedrohlich erscheint. Das ist Projektion. Erneut wird hier die Zwangslage bei der Konstitution der Sexualität in Anlehnung an die Selbsterhaltungsfunktion deutlich, denn nach diesen Projektions- und Introjektionsprozessen gilt der erste Hass dem gleichen Objekt, von dem auch die Reizung und Befriedigung des Sexualtriebs in der primären Pflegesituation ausgehen und an das sich der Trieb und seine Abkömmlinge allmählich libidinös binden. Die nicht präformierten, aber seit den ersten Triebäußerungen nicht mehr freien Bewegungen zwischen Trieb und Objekt, die das frühe Dilemma der Lebenstätigkeit ausmachen, lassen sich nun psychoanalytisch genauer fassen. Das Objekt wird dem zunächst, Freud nennt das ja oralen, also den ersten Sexualtrieb bei der Befriedigung der Selbsterhaltungsfunktion zugeführt, durch Introjektion und Projektion aufgespalten, um schließlich als Objekt des Hasses ebenfalls wieder im Dienst der Selbsterhaltung nun zur Aufrechterhaltung des narzisstischen Reizschutzes wiederzukehren. Also konkret sind damit jene Phänomene gemeint, Mütter, die sich oder frühe Bezugspersonen, die sich darüber beklagen, die so ein Gefühl haben, das Kind hasst mich, warum hasst mich dieses Kind so unglaublich eigentlich? Und dann gab es früher immer diese komischen Metaphoriken, ich könnte es an die Wand schlagen. Das sind ja richtige Todesfantasien, nicht? Wenn man sich das mal richtig überlegt. Macht natürlich, die wenigsten primären Bezugspersonen. Aber das nicht, da merkt man irgendwie sozusagen, Freud hat einmal gesagt, nicht das reale Töten ist angeboren, aber der Hass ist angeboren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das hat er in einer Formulierung mal so gegossen, gesagt, es ist interessant, dass das Unbewusste ist, das Unbewusste, was hier diese Fantasien entwickelt. Das Unbewusste tötet selbst für Kleinigkeiten. Aber es ist eine Fantasie. Aber dieses Unbehagen, wo kommt diese heftige Aggression und dieser Hass von Seiten des Säuglings, des Kleinkinds sozusagen her, wo man sich doch den Arsch aufreißt und alles für macht und man es doch unendlich liebt? Woher kommt das eigentlich her? Und hier merkt man das sozusagen eine der Quellen, der wichtigsten Quellen, nicht? Die meisten verstehen das und antworten jetzt nicht mit einer Gegenaggression, dagegen Hass, das wäre ein schwerer Fehler. Oder mit einer narzisstischen Kränkung. Ja, also wenn sich Mütter dann gekränkt zurückziehen oder so, dann haben sie im Prinzip verloren, dann wird keine wirklich stabile emotionale Bindung aufgebaut. Nach dem Kinderanalytiker Winnicott sagt, ist dieses Überstehen dieser ersten Hassbeziehung, dieser ersten Hassäußerung des Säuglings die notwendige Bedingung, dass sowas wie Liebe überhaupt entstehen kann zwischen den beiden Personen. Freud spitzt diese These über die Struktur und Genese der archaischen, der frühen Liebe-Hassregelung sogar noch weiter zu und schließt aus der allgemeinen Geltung dieser primitiven Spaltungsvorgänge: Der Hass ist als Relation zum Objekt älter als die Liebe. Er entspringt der uranfänglichen Ablehnung der reizspendenden Außenwelt von Seiten des narzisstischen Ichs. Der Hass überlagert nicht nur die libidinösen Bindungen, sondern geht ihnen im Prinzip sogar voraus. Erst in seinem Schatten erfolgen die ersten Hinwendungen des Triebes zu einem Objekt, die er eigentlich, um konfliktfreie Ruhe zu erreichen, verhindern oder zerstören müsste. Dieser Hass ist und bleibt unerbittlich, insbesondere wenn es ihm gelingt, sich aus der zivilisierenden Umklammerung durch die Sexualität zu befreien. Dann greifen die Menschen auf die Abwehrmechanismen jenes primitiven Hassstadiums zurück, das durch libidinöse Bindungen gemildert und einigermaßen sozialverträglich verarbeitet, aber offenbar nur notdürftig überwunden werden. Freud schreibt dazu, dass ich Hass verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten aller Objekte, die im Quelle von Unlusterfahrungen Empfindungen werden, gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen bedeuten. In diesem Hasspotenzial liegt ohne Zweifel eine der unbewussten Wurzeln für die von einem paranoiden Abwehrkampfmuster geprägte Fremdenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft, sowie gleichzeitig auch Und da kommen wir zu unserem Thema zurück, für eine bis zur Grausamkeit steigerbare Abwehr des Weiblichen, die nach ähnlichen Mechanismen wie die projektive Feindwahrnehmung funktioniert. Noch ist allerdings unklar, wie das genau funktioniert. Da mache ich jetzt mal einen Sprung, weil das sonst zu lang dauert. Und komme zu dem dritten Punkt, also vom wie ich es genannt habe, vom Penis zum Phallus, männliche Sexualität und paranoide Abwehrkampfhaltung. Die normale männliche Heterosexualität und ihre üblichen, den Geschlechtscharakter bestimmenden Äußerungsformen sind genitalzentriert, in der Regel stärker als bei Frauen, wie man auf dieser Karikatur deutlich sehen kann. Diese Zentrierung beginnt bereits im Verlauf der frühen Ablösungsphase von der Mutter, denn der Penis bietet dem Knaben die Chance, die Differenz zur Mutter durch die Präsentation eines Organs mit eigenem exklusiven Wert zu betonen. Möglicherweise wird hierdurch der Weg der spezifisch männlichen Autonomiefindung eingeleitet, zumindest aber enorm befördert, auch wenn diese frühe Autonomie eine trügerische ist, deren wunschbesetzte Wahrnehmungsorganisation sich zwischen Wahn und Realität bewegt. Damit beginnen gleichzeitig auch die phallische Phase, die sogenannte phallische Phase und eine allmähliche sexuelle Wiederannäherung an die Mutter unter dem verschärften Diktat der Genitalität und eines daran gebundenen Begehrens. Nach den Ausführungen im letzten Abschnitt über die objektgerichtete Wechselwirkung zwischen archaischer Sexualität und den frühen Bahnungsarrangements, also wie kommt der Trieb zum Objekt, bedeutet dieses spezifische Begehren nun nicht, dass die Mutter erstmals besetzt und begehrt wird, sondern das aktuelle Bild der Mutter wird mit einer neuen sexuellen Qualität versehen und nachträglich in die bereits gebahnten Besetzungsstrukturen und Bilder, die das hervorgerufen haben, eingesetzt. Mit der phallischen Phase und der später endgültigen Errichtung des Genitalprimats durch die Pubertät wird die gesamte männliche Sexualität mit nachhaltigen Folgen für die Ausbildung der geschlechtlichen und sozialen Identität im Rahmen der männlichen symbolischen Ordnung gleichsam phallokratisiert. Im Kern dieses fragilen Konstrukts Männlichkeit steht in Korrespondenz zu den gängigen Selbstbildern und den herrschenden kulturellen Deutungsmustern von Männlichkeit eine Fallizität, in der sich Vorstellungen von sozialer und sexueller Potenz miteinander verbinden. Dabei ist der als Phallus idealisierte Penis sowohl ein Lustorgan, Sexualität, als auch ein Insignium, ein Zeichen von Macht, Größe, Verletzbarkeit in dem Bereich Narzissmus und kann schließlich im Falle tatsächlicher oder vermeintlicher Bedrohungen der männlichen Integrität zu einer Art sexualisierten Waffe als Mittel der Aggression werden. Es ist erstaunlich, wie regelmäßig der Anteil der Sexualität hier, etwa in dem verbreiteten Konzept der bloß sexualisierten Gewalt, übersehen oder unterschätzt wird. Die Funktion des männlichen Genitals wird trotz seiner imaginären Transformation zu einem Ausdrucksmittel von Macht, Erhabenheit und Transzendenz immer an seinen sexuellen Ursprung gebunden bleiben und sich im Falle sexueller Begierdespannung in ein sexuelles Lustorgan, an dem sich objektgerichtete Fantasien und Aktivitäten bündeln, zurückverwandeln. Damit lässt sich der Bogen zu der folgenreichen Genese der Liebes- und Hassregung gegenüber dem ersten, in der Regel weiblichen Objekt schließen. Die Abhängigkeit des Jungen von primären Pflegeleistungen und gleichzeitig von seinem eigenen Begehren und dem nie erreichbaren Objekt, auf das es gerichtet ist, sowie von signifikanten Kränkungserfahrungen, die entlang der Besetzung des hochgeschätzten Genitals immer einen Einbruch in die narzisstische Struktur bedeuten, verstärken eine aus Lust und Angst zugleich gespeiste Abwehr mit gravierenden Folgen im unbewussten Einstellungsbereich. Die von Anziehung und Abstoßung gleichermaßen gekennzeichneten Bezugnahmen auf ein und dasselbe Objekt schließen eine Fluchtmöglichkeit weitgehend aus und verstärken zunehmend unter dem Einfluss kultureller Männlichkeitsprägungen die Neigung zu einer Aufspaltung des Frauenbildes, die aber niemals erfüllt, was sich der Mann unbewusst erhofft. Die Lösung seines sexuellen Grunddilemmas, also Offenheit, Unabhängigkeit versus Fixierung und Abhängigkeit und die Befreiung von den damit einhergehenden Spannungen. Was fortan bleibt, ist eine mehr oder weniger starke Angst und Abwehr gegenüber der Weiblichkeit als eine fast automatische Begleiterscheinung der nicht abschaffbaren sexuellen Lust. Kann man das lesen da oben? Mit der Errichtung des Genitalprimats als Zeichen der hegemonialen Männlichkeit entsteht die Bereitschaft gegenüber Frauen und den vermeintlich von ihnen ausgehenden Gefahren, für den Mann und seine Integrität jene paranoid getönte Abwehrkampfhaltung zu entwickeln, von der bereits die Rede war. Die unbewusste Weiblichkeitsabwehr unterliegt dabei einem ähnlichen Mechanismus wie die Fremdenfeindlichkeit. Konstruierte, also subjektiv empfundene und als solche wahrgenommene Bedrohungen, die mit narzisstischen Kränkungen, Verletzungen des Selbstwertgefühls und der Ehre, Angst zurückgesetzt zu werden und so weiter einhergehen, Erfahrungen, die eine vermeintliche Notwehrsituation ergeben lassen, lassen Gegenmaßnahmen zur Sicherung der eigenen Integrität legitim, ja zwingend erscheinen. Dabei wird versucht, der befürchteten Zerstörung der eigenen sogenannten Identität, nationale Identität oder geschlechtliche Identität, durch die Abwehr, die Verfolgung und notfalls die Vernichtung des als Quelle der Bedrohung projektiv konstruierten äußeren Feindes zuvorzukommen. Der allgemeinen narzisstischen Überschätzung des eigenen Geschlechtsorgans und der ihm angedichteten Qualitäten entspricht somit die allgemeine Erniedrigung und Verachtung von Frauen und der weiblichen Sexualität, die unbewusst als Auslöser und damit als Bedrohung des fragilen männlichen Autonomieprojekts empfunden werden. Aus diesen Überbetonungen ergibt sich als kompensatorischer Ausdruck ein enger Zusammenhang zwischen Herrschaft, Transzendenz und latenter Gewaltbereitschaft. Aber um nicht missverstanden zu werden, hier zwei Bemerkungen. Erstens, der Prozess der Errichtung des Genitalprimats und der Besetzung des Penis als Differenzmerkmal mit dem Ziel einer eigenständigen, möglicherweise eben auch einer betont nicht weiblichen Identität ist möglicherweise unausweichlich, nicht allerdings jene grundlegende Überlagerung dieses Prozesses der Ablösung, Differenzsetzung durch Überlegenheitsansprüche und Feindseligkeiten unter dem Druck der kulturellen Reproduktion der hierarchischen Geschlechterordnung mit einer heteronormativen Matrix, die sich in Körper und Psyche einschreiben. In allen männlich-hegemonialen Kulturen unterliegen Jungen und Männer damit grundsätzlich, wie zu Beginn bereits angedeutet, dem Zwang, sich bis in die eigenen Körperrepräsentanzen hinein nicht nur als ein anderes, sondern immer auch als das überlegene, wichtige Geschlecht zu setzen und beweisen zu müssen. Zweite Anmerkung, die Anatomie ist hierbei sicherlich nicht Schicksal, wie Freud mit seiner androzentristischen Annahme eines phallischen Monismus, also er geglaubt hat, das Zentralorgan ist das Männliche, und das Weibliche, die Frau muss sich grundsätzlich als Mangelwesen empfinden, wenn sie dieses künstlich groß angelegte Gerät des Jungen das erste Mal sieht. Das ist so das Gegenmodell von dem, was hier in der Karikatur dargestellt ist und fällt schicksalsschwer eigentlich in hysterische Ohnmacht, also die sie dann später ereilt als Frau. Nicht? Die Frau muss sich im Zeichen des Penisneides als ein Mangelwesen definieren. Das ist dieser Androzentrismus bei Freud. Dann, also das ist Unsinn, nicht? Anatomie ist eben nicht Schicksal, wie Freud angenommen hat, aber die Machtstrukturen schreiben sich von Beginn an in die Anatomie ein. Diese männliche Selbstsetzung ist kein einmaliger Vorgang im Sinne eines linearen Entwicklungsmodells, der mit der frühen Verarbeitung der Geschlechterdifferenz ungefähr im zweiten Lebensjahr und der Ablösung von der Mutter als der meisten, häufigsten ersten Bezugsperson abgeschlossen ist, denn dieser Vorgang unterliegt, wie bereits angedeutet, den in solchen linearen Reifungsmodellen mit monokausalen Erklärungsansätzen generell vernachlässigten Mechanismus der Nachträglichkeit. Nachträglichkeit bedeutet, dass spätere lebensgeschichtlich relevante Reifungsphasen entscheidende Umschlagstellen darstellen, in denen einmal geronnene psychische Strukturen unter dem Einfluss neuer Erfahrungen und damit gesellschaftlicher Einflüsse wieder verflüssigt und durch Umschriftungen, wie das die Psychoanalytikerin Ilka Quindeo beschrieben hat, durch Umschriftungen unbewusst eingelagerten Erinnerungsmaterials auch verändert und zu neuen Ausgängen geführt werden können. Diesem Nachträglichkeitsmechanismus kommt eine große Bedeutung für die Entwicklung der Sexualität zu. Sexualität entsteht eben nicht als eine biologische Kraft, die dem Körper von Natur aus anhaftet, sondern Quindeo als leibliche Einschreibung lustvoller Erfahrungen im Rahmen frühkindlicher Interaktionen. Nicht erst durch diese Erfahrung wird dafür gesorgt, dass das Genital zum Brennpunkt der gesamten männlichen Sexualität wird, damit letztlich Einfallstor der Gesellschaft, besonders in der durch die Pubertät in Gang gesetzten Adoleszenz als ein zentraler Knotenpunkt dieser Umschriften. Allerdings lässt sich die männliche Sexualität dabei weder vollständig einer reinen Machtkategorie unterordnen, noch auf ein Mittel der Herrschaftssicherung reduzieren. Die Durchsetzung männlich-hegemonialer Ansprüche auf Macht, Größe, Vollkommenheit und Unabhängigkeit und die damit verbundene symbolische Aufwertung des Penis zum Phallus ist ohne Berücksichtigung, ich habe es bereits angedeutet, der genitalen Lust und den damit einhergehenden sexuellen Zwängen und Abhängigkeiten nicht zu verstehen. Die wenigen Ansätze, die sich überhaupt mit dem Phallus und seiner Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Geschlechterhierarchien befassen, vergessen, dass der Penis immer auch das bleibt, was er immer schon war, ein sexuelles Lustorgan. Nur unter Einschluss dieser Dimension, genitale Erregung und Lust, aber lässt sich die männliche Besonderheit des allgemeinen Sexualitätsdilemmas im Spagat zwischen Autonomiewunsch und Abhängigkeitsangst genauer analysieren. Das heißt, der Phallus ist autonom, braucht niemand anderen. Der Penis als Sexualorgan dagegen umso mehr ist er auf Objekte angewiesen und von deren Reaktionen abhängig. Dieser grundsätzlich dilemmatische Charakter der Sexualität, dass der Trieb in zweifacher Hinsicht für die Wunschfantasie und für die Akte der realen Befriedigung Objekte benötigt, wird nun unter dem Einfluss des Genitalprimats in verdinglichter Form auf seinen phallokratischen Begriff gebracht. Der gewöhnlich heterosexuelle Mann braucht zur Anregung seiner Fantasie und zur realen Abfuhr der im Genital gebündelten Erregung weibliche Objekte gewissermaßen in Serie. Eine Abhängigkeit, die im Zentrum der männlichen Idee von der Austauschbarkeit des Sexualobjekts steht und sich im hartnäckigen Überdauern der männlichen Gier nach Prostitution und Pornografie ausdrückt, aber auch aktuell an bestimmten Ausdrucksformen, die jetzt Konjunktur haben. Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil ich in Frankfurt eingeladen worden bin, auf dem Campus der dortigen Universität treiben sogenannte Pickup-Artists ihr Unwesen. Und die repräsentieren diesen Typus von Frauen in Serie, nicht diese Serialität von Frauen, als ein Prinzip der Bezugnahme auf sie, um deutlich zu machen, dass man nicht bereit ist, nicht imstande ist, sich mit einer einzigen sozusagen zu binden, vor allem nicht auf Augenhöhe zu binden, sondern sie wie Objekte behandeln muss. Dazu habe ich eine Folie vorbereitet. Also diese Seiten sind nicht Pornoseiten, das sind Seiten auf Pickup-Artist-Tippgeber-Foren, englischsprachigen. Und Bücher, nicht reihenweise, die rausgegeben werden. Kurse, die anbieten, das ist ein Millionengeschäft oder Milliardengeschäft inzwischen. Ein riesiger Kurs ist unheimlich teuer. Sich da Einzelkurse zu nehmen, ein Wochenende oder so, kostet teilweise bei solchen Gurus, nicht? Die haben ja auch so, es gibt Pickup-Gurus, Pickup-Meister und dann gibt es diese Anfänger oder Novizen oder so. Genauso wie es übrigens umgedreht eine Abstufung bei den Mädels gibt, in der Einschätzung von 1 bis 10. Das sind die, das ist so eine businessmäßige englische Kürzelsprache, nicht? So die also die Pickup-Artists zeigen, dass die zur Rettung ihres hypervirilen, also hypermännlichen, aber gleichzeitig eben auch heterosexuell ausgerichteten Egos die Frauen brauchen und sie gerade deswegen, weil sie zur Stillung ihres heterosexuellen Begehrens die Frauen brauchen, sie gerade deswegen verachten, demütigen, degradieren und mittels manipulativer Techniken, sie benutzen vor allen Dingen das neurolinguistische Programmieren, ähnlich wie die Scientologen auch, schlicht auch praktisch zu dem machen, was sie in ihren unbewussten Einstellungen ohnehin schon immer gewesen sind. Objekte des männlichen Zugriffs und der konkurrenzhaften Eroberungslust. Das können wir vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen genauer ausführen. Die männliche Sexualentwicklung dokumentiert damit auf drastische Weise die Ausweglosigkeit eines Bemühens, den Fallstricken des Sexualitätsdilemmas durch die Kultivierung eines Autonomiewahns zu entgehen. Da sich im männlichen Genital zwei unvereinbare Bedeutungen verdichten, der Wunsch nach Loslösung und gleichzeitig eine Ökonomie der Lust, die wiederum auf Bindung angewiesen ist, wird die Angst vor der Abhängigkeit immer wieder aufs Neue aufgeladen. Das merkt man auch in den Kommentaren und Diskussionen, nicht bei diesem Pickup, wenn man die mal anguckt. Also man kann es nicht richtig ertragen. Also man guckt sich so 2-3 Seiten an und so Forendiskussionen. Da beklagt sich einer, Frauen wollen wie Dreck behandelt werden. Man muss sie wie Dreck behandeln. Das erinnert ein bisschen an Trump, nicht? Teilweise. Und viele von ihnen hoffieren Trump, nicht? Die haben sich gefreut über seinen Wahlsieg und mit seinen sexistischen Äußerungen vor allen Dingen auch, nicht? Also Frauen muss man zwischen die Beine fassen, wenn sie da sind und sie gut aussehen oder so. Oder wenn Sie einen, wenn man dazu Lust hat, es einen überkommen. Das ist im Prinzip das, was Sie zu Ihrem Lebensmotto erheben. Und dann gibt es da auf den Seiten, da beklagt sich einer darüber, dass er es geschafft hat, nach diesen ganzen Schritten dann, es gibt da so verschiedene Close-Ups, das eine ist der Kiss, das eine ist das Telefonnummer, dann kommt der Kuss und dann kommt das Date und dann kommt der Fuck-Close. Das ist die letzte Stufe. Wenn man das alles schafft am gleichen Tag, da gibt es auch eine Bezeichnung für, was das heißt, lay the same day oder irgend so ähnlich, ne? Oder same day laying heißt das Ding. Wenn man das hingekriegt hat zu schaffen und dann beklagt sich einer, hat alle diese Schritte bis zum am gleichen Tag, aber dann, sie lag auch schon im Bett und dann nestelt er an dem Schlüpfer und er will einfach nicht feilen. Und dann ziert sie sich. Und da gibt es natürlich auch eine Bezeichnung für the last resistance, der letzte Widerstand. Und da gibt es ganz lange Diskussionen plötzlich in den Foren, wie man diesen letzten Widerstand durchbricht. Mit Techniken, ne? Also frozen heißt die eine, also freezing, nicht? Also man muss sie abstoßen so, damit sie plötzlich wieder Begehren entwickelt und hinter einem hergehechelt kommt und solche Dinge. Und die machen das und glauben daran, nicht? Die glauben, dass das funktioniert und dass sie damit Erfolg reihenweise bei Frauen haben und sie reihenweise flachlegen können, was das Ziel ist davon, von der Aktivität. Das heißt, um noch einmal auf das männliche Sexualdilemma zurückzukommen, gerade die durch Frauen ausgelöste Erregung zeigt, dass die im männlichen Autonomiewahn enthaltene Idee einer vollkommenen Beherrschung und Kontrolle eine Illusion ist. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus und schon gar nicht über die eigene Sexualität und den eigenen Körper. Das männliche Subjekt ist an dieser Stelle abhängig und scheint es dauerhaft zu bleiben. Mit der Zerstörung des Bedrohlichen wird versucht, den Kontrollverlust auszugleichen und zuweilen eine bis in göttliche Transzendenz entrückte Idee von Autonomie als Herrscher über Leben und Tod zu retten. Aber auch diese Versuche sind mehr oder weniger zwecklos. Die wiederholten Erfahrungen von Abhängigkeit und des vergeblichen Bemühens um Autonomie können zu einer Verstärkung der bereits als Disposition eingelagerten Potenziale von Wut, Hass und Gewaltbereitschaft führen. Bei Vergewaltigungen etwa geht es also nicht um eine Lust jenseits des Phallus, aber auch nicht um eine Lust jenseits der Sexualität. Es geht nicht nur um Macht. Daher wird zur Absicherung dieses deformierten Lustprinzips einen in dessen frühen Geltungsbereich gebildeter Mechanismus auf regressivem Wege reaktiviert und verstärkt, den ich schon genannt habe. Die Abspaltung, Projektion, Verfolgung und Vernichtung all dessen, was als Quelle von Unlust erscheint und Angst, Wut und Bedrohungsgefühle auslöst. Also, was als weiblich deklariert oder diffamiert wird. Das grundsätzliche Paradox in der gesamten Konstruktion der Sexualität, aber insbesondere in der Herstellung des männlichen Geschlechtssubjekts, ist nicht auflösbar und kommt in männliche hegemonialen Kulturen immer wieder durch antifeminine Feindseligkeit, Gewalt und Zerstörung zum Ausdruck. Das heißt, im Selbstverständnis des vermeintlich starken, autonomen und überlegenen Geschlechts ist alles, was Quelle von sexueller Lust und Befriedigung ist, gerade weil es das ist, zugleich die größte Quelle von Unlust, Angst und Abwehr. Ich könnte jetzt Schluss machen oder noch die Bemerkung zu der Aktualität dran schieben. Das müssen Sie jetzt entscheiden. Ich habe schon leider ein bisschen lange geredet. Noch, geht noch ein paar Minuten? Ja? Wenn schon, denn schon. Gut. Also anlässlich der kleinen Ereignisse, aber eben grundsätzlich nochmal, was das Modell betrifft. Das hier skizzierte Modell gilt grundsätzlich, trotz vielfältiger Varianten und Abstufungen, für alle Gesellschaften mit einer kulturell tief verankerten männlichen Dominanz und Vorherrschaft. Das schließt die Verbreitung einer zwar variierenden, aber dennoch grundsätzlich strukturell verankerten Rape-Culture mit ein. Die größten Gefahren vor sexueller Gewalt droht den Frauen bei uns, das ist bekannt, aber im privaten Nahraum. Vor diesem Hintergrund ist die Empörung aufrechter Deutscher, die nach den Vorgängen in Köln plötzlich ihr Herz für Frauenrechte und ihr Schutzbedürfnis besonders gegenüber jenen deutschen Frauen entdecken, die zum Opfer triebgesteuerter junger Muslime aus der angeblich rückständigen, weniger zivilisierten Fremde zu werden drohen, heuchlerisch. Die hier erkennbare Überlagerung von Rassismus und Sexismus wird etwa in dem Kommentar der ehemaligen AfD- und Pegida-Aktivistin Tatjana Festerling deutlich. Wenn sie in Köln einen, Zitat, Sex-Dschihad, einen flächendeckenden Terroranschlag auf blonde, weiße, deutsche Frauen durch afro-arabische Sexterroristen nennt. Hier sind Projektionen am Werke, die beim Einzelnen und in der Gesellschaft auf wundersame Weise von der Auseinandersetzung mit dem eigenen und seinen Defiziten im Umgang mit Frauen und Weiblichkeit ablenken und die Frauen in Köln im Grunde zum zweiten Mal zum Opfer machen. Also ich erinnere nur an den Versuch, an die Erfahrung mit der Sexismusdebatte vor 4 Jahren inzwischen schon, oder 3 Jahren, und im letzten Jahr nochmal das Wiederaufleben, wie schnell das wieder zerplatzt, sobald es ans Eingemachte geht. Also sobald man sich anfängt, mit den wirklichen strukturellen Verankerungen von Alltagssexismus zu beschäftigen, wird es bagatellisiert oder interessanterweise damals, nicht durch diese Brüderle-Affäre ausgelöste Sexismusdebatte, die dann kam mit diesem Hashtag von der Wizorek, wie hieß der nochmal? Oh, der Aufschrei, genau, mit inzwischen über 100.000 Einträgen, wirklich ganz furchtbare, nicht Berichte von Mädchen, jungen Mädchen, Frauen und so weiter, von so alltäglichen sexistischen Erfahrungen von Sprüchen, Übergriffen, Belästigungen, Angrapschen bis hin zu wirklich sexuellen, gewaltförmigen Übergriffen und so weiter. Auf einmal gab es eine Debatte bei uns über die anlässlich dieser furchtbaren Vergewaltigung einer jungen Studentin durch eine Gruppe von Studenten in Indien. Und auf einmal gab es die Diskussion, die verschobene Diskussion, nicht in Indien. Wochenlang, nicht über die Zustände. Da hat man gesehen, nicht wie schlimm und zurückgeblieben wirklich andere Länder sind. Und diese Diskussion ist ja jetzt nach Köln auch wieder geführt worden. Nordafrikanische Länder, Marokko, muslimische Länder, wird ja alles in einen Topf geschmissen. Die italienischen Feministinnen Buchetti, Domeniani, Pomeranzi und Sarasini schreiben zu den xenophoben, also fremdenfeindlichen und zugleich misogynen, also frauen- und weiblichkeitsfeindlichen Diskursen über die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht, Zitat, es bedürfte einer einzigen Nacht in Köln und anderen Städten, um uns allesamt, westliche wie nordafrikanische Frauen, als Gefährdete und Verliererinnen des angeblichen Kampfes der Kulturen, schleunigst in das Feld der prädestinierten Opfer zu bugsieren. Aber die Viktimisierung, also die zum Opfer machen von Frauen, ist eine zu ihrer Domestizierung am häufigsten verwendete Strategie. Sie dient dazu, die weibliche Subjektivität und die sozialen, politischen und künstlerischen Praxen, in denen sie sich ausdrückt, zu verstecken und zu unterdrücken. Zitat Ende. Das bedeutet, Weiblichkeit und mit ihr assoziierbare Phänomene von Schwäche, Unmännlichkeit und so weiter werden zu Repräsentanzen des grundsätzlich anderen, nicht männlichen, das fremd bleibt und insbesondere bei inneren und äußeren Krisen unbewusst als bedrohlich erlebt werden kann. Hier liegt eine der wichtigsten Quellen für häusliche und außerhäusliche, sexuelle und nicht sexuelle Gewalt gegen Frauen, Mädchen, aber auch gegen Schwule, die ebenso als Infragestellung der erwünschten, starken und autonomen, jedoch grundsätzlich immer gefährdeten männlichen Integrität erlebt werden. Wenn wir also schon aufrichtig über weibliche Opfer sexueller Zugriffe und damit über die subjektive Tiefendimension der individuell erfahrbaren Verletzung des weiblichen Körpers bei allen Formen sexueller Gewaltförmigkeit und insbesondere bei Vergewaltigungen reden wollen, dann sei hier an einen drastischen, aber zutreffenden Ausdruck Elfriede Jelineks für das erinnert, was sexuelle Gewalt noch über die körperlichen und seelischen Verletzungen hinaus auslöst und was in gewisser Weise auch den Kern der intersubjektiven Botschaft der Exekutoren sexueller Gewalt ausmacht. Der Begriff der Annihilierung, also übersetzt ungefähr das Zunichtemachen, etwas zu einem Nichts zu erklären. Jede sexuelle Gewalt, insbesondere jene Formen, die mit einem destruktiven Eindringen in den weiblichen Körper verbunden sind, zielt in letzter Konsequenz auf die Auslöschung der Frau als Subjekt, auf das, Zitat Jelinek, Ausradieren, das völlige Wegwischen von Menschen. Dieses Zunichtemachen des weiblichen Subjekts ist trotz offensichtlicher Modernisierungen der vorherrschenden Geschlechterverhältnisse immer noch als eine Tendenz in den Strukturen männlich-hegemonialer Kulturen angelegt, nach der eigene als fremd empfundene Selbstanteile als nicht männlich deklariert und eben projektiv dem Konstrukt Weiblichkeit angeheftet werden. Das Weibliche, so die Folge dieser Projektion, Zitat, wird zur Kulmination des anderen, minderwertigen, verachtenswerten. Cornelia Klinger setzte sich genauer mit dem damit verbundenen prekären Objektstatus der Frau auseinander. Vor der kulturgeschichtlichen Folie eines allgemeinen Quid pro quo zwischen Mensch und Mann hat sich nach ihrer Auffassung ein grundsätzlich bis heute gültiges Subjektkonzept durchgesetzt, das, Zitat, männliche Selbstherrlichkeit in ein universales Gewand kleidet. Zitat Ende. Klingers für unseren Zusammenhang zentrale Schlussfolgerung lautet, aus einer männlichen Perspektive, Zitat, hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, wer oder was die Frau ist, als vielmehr, wozu die Frau da ist, wozu sie dient und nützt. Zitat Ende. Hier muss betont werden, dass es um eine grundlegende, mit anderen gesellschaftlichen Ungleichheitslagen verwobene Struktur der symbolischen Ordnung und selbstverständlich nicht darum geht, jeden einzelnen Mann biografisch als potenziellen Vergewaltiger etwa zu entlarven. Das, was hier als Subjekt bezeichnet wird, ist nicht zu verwechseln mit Individuum oder einer psychologisch erschließbaren Persönlichkeit. Der Struktur männlich-hegemonialer Gesellschaften wohnt nach wie vor eine Tendenz zur Nicht-Anerkennung der Frau als autonomes Subjekt inne, die sich immer wieder Bahn bricht, sobald der Zugriff zu weiblichen Körpern möglich, geduldet oder häufig sogar organisiert ist. Dazu noch einmal Jelinek. Annihilierung heißt, dass der Frau kein eigenes Selbst zugestanden wird und dass sie nur als dieses Unselbst fungiert. So soll sie, Zitat, sie benutzt werden für das Einzige, wofür sie da ist, Körper zu sein. Sie muss Körper sein oder sie darf gar nichts sein. Diese Annihilierung entspringt der mit der kulturell verankerten Frauenfeindlichkeit einhergehenden, Zitat, irrationalen Aggressivität, die sich gegen den weiblichen Körper und gegen Imaginationen von weiblicher Sexualität richtet, wie meine ehemalige Kollegin Regina Becker-Schmidt einmal formuliert hat. Und erfolgt bei sexuellen Übergriffen bis hin zu Gewaltverbrechen in drei sich überlagernden Phasen. Sie kanalisiert die tatauslösenden, unbewussten Wahrnehmungsmuster und affektiven Einstellungen des Mannes zur Weiblichkeit, über die ich geredet habe. Sie materialisiert sich im direkten sexuellen Zugriff auf den Körper der Frau und sie bestimmt den Umgang mit diesem buchstäblich zum Objekt degradierten weiblichen Körper nach Erreichung des gewaltsam angestrebten Sexualziels. Und das heißt, in letzter Konsequenz, nach ihrer Verwendung ausschließlich als Körper, Jelinek, kann die Frau weggeschmissen werden wie ein schmutziges, zerknülltes Papiertaschentuch. Und in drastischen Worten spitzt sie diesen Gedanken weiter zu. Eine Verwendung wird man für sie noch haben. Und es ist immer dieselbe. Es ist das, wofür sie bestimmt ist. Denn dafür hat die Natur in die Löcher gelassen und alle kann man sie benutzen. Ich gebe das deswegen so drastisch wieder, weil nachdem ich mich mit diesem Pickup beschäftigt habe, kürzlich, ist mir die Bedeutung eigentlich richtig klar geworden, weil da geht es um nichts anderes. Also es geht wirklich um nichts anderes als um eigentlich darum, wie wird dieser, also nicht dieses Flachlegen, wie ich das genannt habe, und diesen Geschlechtsverkehr zu organisieren, möglichst gegen den Willen. Hier wird deutlich, dass trotz aller Abstufungen und Varianten von der sexuellen Belästigung über die sexuelle Folter bis zum sexuellen Mord der Kern und der Prototyp der sexuellen Gewalt die Penetration, das gewaltsame Eindringen in den weiblichen Körper ist. Der Körper der Frau steht im Zentrum der destruktiv aufgeladenen heterosexuellen und auf ihr Genital wie auf einen Fetisch zentrierten Fantasien der Männer, ihres praktischen Zugriffs beim Akt der Vergewaltigung und ihrer von unbewussten Hass- und Rachegefühlen begleiteten Befriedigung. Es geht dabei also nicht nur um männliche Macht, sondern auch und gerade um eine sexuelle Lust, in die Feindseligkeit und Gewaltförmigkeit bereits grundlegend und strukturell eingelagert sind. Zugespitzt bedeutet das, bei allen Abstufungen und Varianten sexueller Gewalt werden die Frauen gewissermaßen unbewusst auch für das Begehren bestraft, das sie im Mann auslösen. Und das passiert eben nicht allein bei den bösen und patriarchalen fremden Kulturen, sondern täglich und alltäglich vor und vor allem hinter unseren eigenen Türen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.